Geckereien die gute Seite dennoch auszuspüren und Anteil dieser guten Seite wegen an dieser Geckerei zu nehmen. Das nicht! Al-Hafi, mache, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, gerade unter Menschen möchtest du ein Mensch zu sein verlernen. Recht. Das fürchte ich auch. Leb wohl. Al-Hafi, warte doch! Läuft er denn die Wüste? Hey, Al-Hafi! Weg ist er. Und ich hätte ihn noch so gerne nach unserem Tempelherrn gefragt. Vermutlich, dass er ihn kennt. Oh, Nathan! Nathan! Und was ist? Er lässt sich wieder sehen! Er lässt sich wieder sehen! Wer da, ja, wer? Er? Wann lässt sich der nicht sehen? Er. Ja, so. Nur euer Er heißt er. Das sollte er nicht. Und wenn er auch ein Engel wäre, nicht. Er wandelt unter den Palmen wieder auf und ab und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Sie essend? Und als Tempelherr? Was quält ihr mich? Rächer lässt euch bitten, euch beschwören, ungesäumt ihn anzugehen. Oh, eilt! So wie ich vom Kanäle gestiegen, schickt sich das. Geh, eile du ihm zu und melde ihm meine Wiederkunft. Sag, ich lass ihn bitten, ihn herzlich bitten. All umsonst, er kommt euch nicht, denn kurz, er kommt zu keinem Juden. So geh wenigstens ihn anzuhalten, ihn wenigstens mit deinen Augen zu begleiten. Geh! Geh! Ich komme gleich dir nach. Ich auch wohl Vater nenne, nicht? Nur Bruder, Laienbruder, nur zu dienen. Ja, guter Bruder, wer nur selbst was hätte, mein Gott. Mein Gott, ich habe nichts. Und doch recht warmen Dank. Gott gebt euch tausendfach, was ihr gern geben wolltet. Denn der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. Auch ward ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch, aber nachgeschickt? Ja, aus dem Kloster. Wo ich eben jetzt ein kleines Pilgermahl zu finden hoffte. Die Tische waren schon besetzt. Komm aber der Herr nur wieder mit zurück. Wozu? Die Datteln sind ja reif. Nehmt sich der Herr in Acht mit dieser Frucht. Zu viel genossen taugt sie nichts. Verstopft die Milz, macht melancholisches Geblüt. Wenn ich mich melancholisch gern nun fühlte, nach dieser Warnung wegen wurde dir mir doch nicht nachgeschickt. Oh nein, ich soll mich nur nach euch erkunden, auf den Zahn euch fühlen. Und das sagt ihr mir so selbst. Warum nicht? Hat das Kloster euresgleichen mehr? Weiß nicht. Ich muss gehorchen, lieber Herr. Und gehorcht ihr denn auch ohne viel zu klügeln? Wer sonst gehorchen, lieber Herr? Ihr dürft mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Was ihr selbst nicht seid, will ich wohl schwören. Ziemt mir's und frommt mir's. Wem ziemt und frommt es denn, dass er so neubegierig ist? Wem denn? Dem Patriarchen, muss ich glauben, denn der sandte mich euch nach. Der Patriarch? Kennt der das Rote Kreuz auf weißem Mantel nicht besser? Kenn ja ich's. Nun, Bruder, nun, ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener. Setz ich hinzu, gefangen bei Tepnin, der Burg, die wir so gern erstiegen hätten, um so dann auf Sidon loszugehen. Setz dich hinzu, selbst 20. Gefangene und allein vom Saladin begnadigt, so weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Mehr als er braucht. Wohl aber schwerlich mehr, als er schon weiß. Er wüsste auch gern, warum der Herr von Saladin begnadigt worden. Er ganz allein. Weiß ich das selber? Schon den Hals entblößt, kniet ich auf meinem Mantel den Streich erwartend, als mich schärfer Saladin ins Auge fasst, mir näher springt und winkt. Man hebt mich auf, ich bin entfesselt, will ihm danken. Sehe sein Auge in Tränen, stumm ist er, bin ich, er geht, ich bleibe. Wie nun das zusammenhängt, enträtselt sich der Patriarche selbst. Er schließt daraus, dass Gott zu großen, großen Dingen euch missaufbehalten haben. Oh ja, zu großen. Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten, auf Sinai neugierige Pilger zu geleiten und dergleichen mehr. Wird schon noch kommen. Ist inzwischen auch nicht übel. Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtigere Geschäfte für den Herrn.